Meine Damen und Herren an Gleis 1, bitte beachten Sie, Intercity Express 844 und 854 von Berlin Ostbahnhof nach Köln Hauptbahnhof und Köln Hauptbahnhof über Dortmund, Essen. Abfahrt 18.55 Uhr. Wegen Verzögerungen im Betriebsablauf wird dieser Zug circa 5 Minuten später eintreffen. Wir bitten um Entschuldigung.